Check. 5 vor 10 haben wir's. Jetzt gibt's das Wichtigste aus Hessen, Deutschland und der Welt mit Judith Kolb. Hitradio FFH. Die Nachrichten. Guten Abend. Bei der Lufthansa-Tochter Discover drohen möglicherweise noch im Sommer neue Streiks. Das hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit angekündigt. Sie will einen ersten Tarifvertrag bei der erst 2021 gegründeten Airline erzwingen und gleichzeitig einen Abschluss mit der konkurrierenden Gewerkschaft Verdi verhindern. Sollte die Discover eine Einigung mit der VC weiterhin ausschließen, seien Streiks im Bereich des Möglichen, kündigt der Einsprecher an. Zwei Jugendliche aus der Islamisten-Szene wollen in Wien rund um ein Taylor Swift-Konzert ein Blutbad anrichten. Das kann in letzter Sekunde verhindert werden. Alle Konzerte werden daraufhin abgesagt. Auf der nächsten Tourstation der Sängerin in London bleibt aber alles beim Alten, bestätigte Londons Bürgermeister Khan. FFH-Reporter Philipp Detlefs. Er sagt, London hat Erfahrung mit Großereignissen und ist entsprechend vorbereitet. Ein Polizeisprecher hat außerdem gesagt, die Polizei arbeite sehr eng mit Sicherheitsteams und anderen Partnern zusammen und auch Geheimdienstinformationen werden ausgewertet. Bisher gibt es keinerlei Anzeichen, dass die Ereignisse in Wien irgendeinen Einfluss auf die Konzerte hier im Wembley-Stadion haben. Aber natürlich werden die Behörden die Lage trotzdem weiter ganz genau beobachten. 9 Menschen sind bislang in diesem Jahr in Hessen ertrunken. Das hat die DLRG jetzt mitgeteilt. Demnach sind es deutlich weniger Badetote als im selben Zeitraum des Vorjahres. FFH-Reporter Yannick Schick. 5 kamen in einem Fluss, 3 in einem See und einer in einem Teich ums Leben. Auffällig, fast alle sind Männer und die meisten ertranken jetzt im Juli, wo es vergleichsweise viele Menschen zum Wasser gezogen hat. Die DLRG rät, nicht in Flüsse mit starker Strömung hüpfen und nie alleine baden gehen. Dass es in Hessen 5 Ertrunkene weniger als vor einem Jahr gibt, liegt laut Experten auch am wechselhaften Wetter. Dadurch sind wohl bislang einfach weniger Menschen schwimmen gegangen. Yannick Schick, Frankfurt. Olympia aktuell. Die Silbermedaille ist es am Ende für Weitspringerin Malaika Mihambo aus Heidelberg. Im Finale muss sie sich nur der US-Amerikanerin Davis Woodhull geschlagen geben. FFH-Reporter Marius Franke. Wieder ein starker Wettkampf von Mihambo, aber sie bleibt knapp unter der 7-Meter-Marke und damit Silber. Ebenfalls ein toller Wettkampf vom Mainzer Speerwerfer Julian Weber. 87,40 Meter, doch es fehlt ein guter Meter zur Medaille. Die gibt's für unsere Kajak-Vierer. Fotofinish bei den Männern, hauchdünn vor Australien und damit Gold. Unter anderem für den Heppenheimer Max Lemke. Über Silber freuen sich die Frauen um die Kasslerin Sarah Brüssler, die danach ihre internationale Karriere beendet. Und jetzt der FFH-Staupilot mit Dani Steinitz. Mir liegen gerade keine Meldungen über Verkehrsstörungen vor. Haben Sie eine gute Fahrt? FFH, das Wetter. Heute Abend ist es noch trocken, in der Nacht regnet es im Norden und das macht es auch morgen. Im Süden wird es nicht nass, die Temperaturen liegen so bei 24 bis 28 Grad.